Transparenz für die Ohren. So, ich begrüße die Leute zu Hause am Stream. Wir eröffnen die Vorstandssitzung um 20.06 Uhr. Quatsch, nein. Ihr habt jetzt den unspektakulären Teil verpasst. Leider haben wir es vergessen, tatsächlich aufzunehmen. Das muss ja schöne Wetter draußen sein. Wir haben jetzt gerade nur unsere Berichte aus dem Landesvorstand gemacht. Jetzt gerade gab es eine Frage und diese möchte ich noch kurz abschließend beantworten. Die Frage ging an mich bezüglich eines Schreibens an Abgeordnete. Und das Schreiben an die Abgeordneten der anderen Parteien ist relativ unspektakulär oder spektakulär gewesen. Es ging eben darum, dass ich jedem Einzelnen gedankt habe dafür, also gedankt habe, dass sich diese Menschen engagieren, um NRW in ihrem Sinne etwas besser zu machen. Aber auch geschrieben, ja, dass wir Piraten sehr viel gelernt haben in dieser Zeit, in den vergangenen 5 Jahren und uns wir bestimmt nochmal wiedersehen werden. Wir würden dafür einstehen, welche Ziele, beziehungsweise wir stehen für unsere Ziele ein, aber, und dann habe ich ein bisschen frech war ich dann vielleicht, aber auch geschrieben, dass wir Unterstützungsunterschriften benötigen und habe das Formular der Unterstützungsunterschriften gleich hinten dran gelegt und das hat jeder Abgeordnete tatsächlich in sein Postfach gelegt bekommen, schön eingebrieft und mit Namen drauf. Das gab jetzt tatsächlich auch Rückmeldung. Ich habe gesagt, die Unterschriften werden höchst vertraulich behandelt, damit da auch kein Schindluder irgendwie oder politischer Missbrauch passieren kann, so nach dem Motto, so wie alle Unterstützerunterschriften behandelt werden. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Noch eine Frage? Nee, stell einfach. Hast du das gemacht als Mitarbeiter des MDLs Lukas Lammler, als Vorstand des Landesverbandes NRW der Piratenpartei, als Dennis Deutschkämer oder als wer? Als Dennis Deutschkämer, Vorsitzender. Danke. So, jetzt möchte ich eine kleine Ergänzung bringen. Bei mir laufen gerade Mails ein. Im Moment werden Mitgliedsbeiträge verbucht. Wir haben jetzt 7 Stimmberechtigte mehr, als ich vorhin die Zahlen gezogen habe. Ich ändere die Zahl dann. Okay. So, damit haben wir, glaube ich, oder gibt es sonst noch Fragen? Gibt es sonst noch Fragen an mich oder... Also Statistiken hatten wir gerade, oh, das ist ja wundervoll, ich sehe es gerade auch zu den Statistiken, ja, die wurden ja schon genannt, ich möchte nochmal kurz darüber springen, das ist, der Ralf hat es gerade aktualisiert, glaube ich, es sind 3.488 Mitglieder, wovon 1.228 stimmberechtigt sind, also ihren vollständigen Mitgliedsbeitrag gezahlt haben zum heutigen Tag. Die Kontobeträge seht ihr dort auch. Aufgeführt sind hier jetzt auch, das werde ich jetzt nicht vorlesen, die Kontostände. Ich denke mal, das ist Stand gestern, Stand heute ungefähr, wie die virtuellen Kreisverbände ihren Kontostand haben. Damit gehen wir in die nächste Sektion. Termine. Ich habe eine Frage und zwar, die Kontostände der VKV, sind die jetzt schon bearbeitet mit den Abflüssen in Richtung der Wahlkampfmaterialien, die Leute bestellt haben? Ja. Nein, ja. Weil ich sehe den Kontostand von Oberhausen, der kann so nicht stimmen, wenn wir alles bezahlt haben. Also, ihr müsst immer darauf achten, dass das, was da veröffentlicht wird, der Buchhaltungsstand ist. Das heißt, wenn irgendwelche Piraten in den Kreisen aufgrund von Finanzbeschlüssen Geld ausgegeben haben und haben die Erstattung aber noch nicht durchgeführt, dann ist das natürlich nicht enthalten. Das heißt, wenn irgendwo bei Piraten noch Rechnungen auf dem Schreibtisch liegen, die in den nächsten Wochen eintrudeln zur Erstattung, dann geht das davon noch ab. Ja, es ging dabei ja um Verbuchungen, die wir zugesagt haben, dass wir die machen und die im Endeffekt Bestellungen inklusive dann der Verbuchung sind ja schon Wochen her mittlerweile. Ne? Ralf sei schon. Harald, da erfolgt ja noch die Abschlusssache von Michelle und erst dann können wir das vollständig verbuchen, weil wir nicht genau wissen, wie viel bestellt wurde. Also von daher ist das, was die Leute schon eingereicht haben, so wie der Starrabe sagte, das ist jetzt verbucht. Sollten sie selber zum Beispiel Gelder ausgegeben haben und das eben natürlich einen Beschluss gab, beziehungsweise den wir ja eben beschieden haben, sollte es aber eben Bestellungen gegeben haben, die wir hier beschlossen haben, aber noch nicht bei uns in der Endabrechnung drin sind, dann sind die hier noch nicht mitverrechnet. Das folgt noch. In Oberhausen haben wir aber nichts angeschafft, außer das, was wir über den Piratenshop gekauft haben. Und die Sachen sollten doch eigentlich schon verrechnet sein, dachte ich bisher. Kann vielleicht der Starrabe beantworten. Eigentlich nicht, aber was heißt über den Piratenshop? Über welchen Piratenshop? Den P-Shop? Nee, diesen Marshing-Shop da, wo die offiziellen Bestellungen für den Wahlkampf drüber gingen. Lass ihn Spyro, Spyroware nennen. Genau. Das ging ja über eine Akontozahlung und das ist ja in unserer Buchhaltung noch nicht drin. Ach so, alles klar. Also nochmal für das Plenum zur Erklärung, wenn die Gesamtabrechnung der Wahlkampfausgaben kommt, dann werden die VKV-Kontostände sinken um die Anschaffungen, die da getätigt worden sind, aber der Kontostand des LV wird steigen, weil wir das ja quasi vorgestreckt haben. Ich habe jetzt mal bei Kontostand ca. 04/2017 hingeschrieben, damit nicht jemand denkt, das wäre jetzt der heutige. Das ist aber der heutige. Es ist nur noch nicht verbucht. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch Haarspalterei. Durchaus Sinn, Harald. Sollen wir zu den Terminen kommen? Ich würde sagen, ja. Termine. Am 4. und 6., Quatsch, nicht am 4. und 6., sondern am 4.6.2017 ist ein sogenanntes PICO-Seminar Piraten in der Kommunalpolitik, wir müssen reden. Es findet in Dortmund statt. Haben wir schon eine ganz genaue Adresse dazu, die wir da vielleicht auch noch hinterschreiben können? Da können wir reinsetzen, Wilhelm-Hansmann-Haus. Gut, dann am 10. Stopp, Dennis, damit es auch richtig in der Aufnahme ist, es ist ein Workshop, kein Seminar. Okay, ja, vorhin stand noch Seminar. Wir müssen reden, es geht auch sehr viel eben darum, was ist im Wahlkampf vielleicht falsch gelaufen, aber was ist auch in unserer politischen Vorstellung falsch gelaufen, beziehungsweise wie kann es weitergehen? Es geht um die Interaktionsmöglichkeit zwischen Landesebene und kommunaler Ebene, was die parlamentarische Arbeit anbetrifft. Am 10. bis 11. Juni 2017 findet der Landesparteitag in Soest statt, im Blauen Saal. Den kennen wir mittlerweile alle. Historisch ist er ja auch schon bei uns in der Partei sehr tief hinterlegt. Dazu gibt es auch schon eine Wiki-Seite, die findet ihr im Wiki, wenn ihr auf den Link klickt. Am 16. bis 18. Juni 2017 findet die Marina Kassel statt. Diese findet in Kassel statt. Und auch dort gibt es schon einige Links, man kann sich dort anmelden. Am 24.09.2017 ist die Bundestagswahl. Am 2. bis 3. Dezember 2017 ist der Landesparteitag in Herne. Also sagt nicht, dass wir euch nicht lange vorher Bescheid gesagt hätten. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht so weit voraus. Finde ich gut. Ja. Gibt es sonst noch kleinere oder größere Termine, die dort noch fehlen? Ich ergänze gleich mal nachrichtlich die NRW-CSD-Termine einfach unten drunter. Ich glaube, die CSDs finden morgen statt, oder? Morgen ist in Düsseldorf für 3 Tage von Freitag bis Sonntag und es gibt über insgesamt 12 CSD in NRW, wovon einer CSD Paderborn letztes Wochenende schon. Ach, das war die Paderpride. Okay. So, jetzt ist der Bernd nicht da, der hatte sonst immer was zu dieser Sperrklausel klar gesagt, auch hier geht es immer noch um ein Spendentool, auch das hat leider noch nicht funktioniert. Wir sind jetzt hier vielleicht als Vorschau gerade dabei, unsere Webseite ein bisschen auf den Stand auf 2017 zu heben und nicht nur im Stand 2009, 2010 zu lassen. Und da werden vielleicht solche Dinge dann auch schon mit angegangen werden. Das habt ihr vielleicht heute auch gemerkt, dass die Webseite für eine Stunde oder zwei offline war, das war meine Schuld. Das war so ein bisschen Operation am offenen Herzen, ging nicht ganz gut. Nachfrage? Ja? Ja, du sagtest, wir sind dabei, wer ist wir und auf Basis welcher Entscheidung wird da jetzt was gemacht? Auf Basis der Entscheidung der AG Öffentlichkeitsarbeit und wir ist, dass ich mehr oder weniger technisch ein bisschen betreue da drin, also ich werde hier nicht große Skripte reinmachen, das auf keinen Fall. Und dass vorwiegend Daniel und die AGÖA neue Texte schreiben, welche dann kürzer sind, beziehungsweise welche in das neue Design der Webseite passen. Dankeschön. Ja, Infos aus der Fraktion. Ich sehe hier soweit keinen und dann erzähle ich mal ein bisschen aus der Fraktion. Der Masch hat das ja vorhin schon total investigativ aufgelegt und es war ja auch kein offenes Geheimnis, sondern es war ja überhaupt kein Geheimnis. Ich bin ja selber in der Fraktion als persönlicher Mitarbeiter. Ja, muss man sagen. Kistenpacken hat angefangen. Also so doof es klingt, Kistenpacken hat angefangen. Ich selber sitze jetzt auch gerade noch in der Landesgeschäftsstelle, weil ich jetzt vom Landtag gekommen bin. Persönliches Zeug eben auch eingepackt habe in mein Auto. Gerade geht es eben, wie sagt man so, es klingt ganz brutal, es geht um die Liquidation der Fraktion. Dort stehen wir jetzt auch mit den Technikern im Kontakt, beziehungsweise sehr intensiv auch im Kontakt. Ich habe heute nochmal mit denen gesprochen. Es gibt sowas wie Webseiten, es gibt sowas wie E-Mail-Services und so weiter und so fort. Was wird davon weitergemacht? Wie geht's weiter mit diesen technischen Dingen? Was davon übernehmen wir? Inwieweit sind wir rechtlich dafür verantwortlich? Diese Fragen müssen auch noch ein bisschen geklärt werden. Das sind quasi so die Infos aus der Fraktion. Politisch findet ja nichts mehr statt in den anderen Parteien, genauso wenig. Jede Fraktion hat quasi ihren eigenen Container, die SPD hat sogar zwei und die sind bis zum Rand gefüllt. Viele Leute ziehen ein, viele Leute ziehen um. Es gab auch schon die Frage, welche Fraktion wird wahrscheinlich bei uns in die Fraktionsräume einziehen? Es wurde immer irgendwie die AfD gemunkelt. Dem ist nicht so. Also ich brauche keinen stinkenden Fisch hinter meinem Heizkörper verstecken, sondern es wird wahrscheinlich die FDP-Fraktion sein, die jetzt eben mit einer ja schon angewachsenen Größe die Räumlichkeiten von uns reklamiert hat. Die AfD wird dorthin ziehen, wo die Landtagsverwaltung aktuell wohnt, nenne ich es mal, und diese wird weiter umziehen. Ich glaube, das musst du jetzt auch nicht groß protokollieren, aber genau, so viel dazu. Politisch, wie gesagt, findet da nichts nicht mehr statt. Jetzt geht es eben dazu, möglichst alles sauber abzuwickeln und das Wissen mitzunehmen. Das finde ich ist eine Selbstverständlichkeit. Man hat Kontakte gemacht über die Jahre. Man hat Wissen angeschafft, Wissen angehäuft. Und dieses eben nicht nur zu retten, sondern auch mitzunehmen. Das steht auch zu, da hat niemand etwas gegen. Und eben aber jetzt auch schauen, inwieweit können wir die technischen Dienste irgendwie übernehmen oder welche wollen wir davon übernehmen und wann können wir es sicherstellen. Das ist gerade so das, was in der Fraktion abläuft. Frage? Ja? Du hast es jetzt im Ende deiner Ausführungen kurz gestreift. Wir haben mit der Fraktion jede Menge Anfragen, jede Menge Texte erarbeitet, jede Menge Kontakte gesammelt, Kontakte genutzt, die irgendwo maschinenlesbar vorliegen. Wie werden die in wessen Obhut gegeben, damit sie nicht verloren gehen, sondern entweder, falls das zulässig ist, an anderer Stelle genutzt werden oder später erneut genutzt werden können? Also alles, was digital vorliegt, und es sind nicht die eigenen Dateien der Abgeordneten. Alles, was dort Fraktionsdaten sind, nenne ich es jetzt einfach mal, wird jetzt gerade auf Festplatten überspielt. Die Sicherung findet immer noch statt. Und diese werden dem parlamentarischen Geschäftsführer übergeben, das ist Thorsten Sommer. Und mit dem werden wir dann eine Übergabe vereinbaren müssen. Es gibt auch Dokumentation, die schon angelegt ist, die noch weiter ausgeführt wird. Und wie wir mit diesen Daten umzugehen haben, also wenn wir etwas davon weiter nutzen möchten zum Beispiel. Aber im Prinzip ist es jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen Heuhaufen. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt Heuhaufen, soweit ich das jetzt einschätzen kann. Das meine ich gar nicht jetzt im negativen Sinne, dass man das hätte vorher irgendwie besser organisieren müssen. Sondern jede Abgeordnete hatte sein eigenes Büro, auch die eigene Bürostruktur, die eigene Bürodokumentation. Und ist es darum gebeten worden, möglichst viel eben davon zu erhalten. Auch ich bin jetzt zum Beispiel dabei, auch meine Vorgängerin in dem Büro von Lukas hat ihre eigene Dokumentationsstruktur und diese werde ich jetzt so weit erfassen, dass das alles, also das ist leider häufig auf Totholz erfolgt und diese werde ich jetzt eben einscannen, damit das Wissen dort nicht verloren geht, beziehungsweise damit man es überhaupt transportieren kann. Oh ja, und dann wird das erstmal ein bisschen auch benötigen, um das Wissen daraus dann auch wirklich, um die Kontakte auch zu extrahieren. Ja, danke für die Antwort. Schade, dass wir nicht sowas wie Superion haben oder so. Das würde dich beim Scannen sehr unterstützen und später bei der Recherche. Tja, naja, also ein einheitliches System, wenn es das in der Erwartung gab, ich glaube, ein einheitliches Dokumentmanagementsystem gab es so, glaube ich, nicht. Es gab ein Ticketsystem, aber das wurde bei weitem nicht von jedem genutzt. Von daher ist man da jetzt ein bisschen wir stehen davor, sage ich jetzt einfach mal so, und ehrfürchtig davor. Bericht aus der Wahlkampforga können wir, glaube ich, streichen. Es ist niemand auch hier, außer vielleicht jetzt ich, wenn man mich da jetzt in dieser Wahlkampforga sehen möchte. Auch dort erfolgt nach wie vor immer noch eine Nacharbeitung des Wahlkampfes. Es geht vor allen Dingen auch um Fehler, die gemacht wurden und so weiter. Aber dort können wir jetzt keinen Bericht abgeben, würde ich jetzt sagen. Also nichts, was dem jetzt hier gerecht werden würde. Frage, soll ich dann den Bericht Wahlkampforga fürs nächste Mal aus dem Protokoll rausnehmen? Ja, nimm das bitte raus. Alles also ich denke mal, wir werden es in der nächsten Sitzung behandeln, aber nicht mehr als festen Punkt, sondern dann vielleicht als im Punkt Sonstiges oder so. Okay, Anträge an den Landesvorstand. Ach so, ja, das ist der berühmt-berüchtigte Antrag. So, der Antrag 251506, Infobrief Wasserstandsmeldung der Wahlorga nach Chemnitz. Ist eingereicht worden vorgestern. Antragsteller ist Wahlorga. Was Jürgen, Marie oder Birgit sind, vertreten auch Martin, Robin und Piro, ist einer der Leute hier? Ich vermute nicht. Ich sehe hier keinen auf jeden Fall, der anfängt zu leuchten. Es geht darum, also ich lese einmal kurz vor, es ist jetzt eine Woche nach Chemnitz, wir haben dort versucht, professionellen Wahlkampf nach vorne zu bringen. Das Treffen endete schließlich damit, dass wir als Partei gemeinsam auftreten möchten und dafür ein Wahlkampfkonzept mit professioneller Hilfe entwickelt werden soll. Das Konzept kostet Geld, rund 180.000 Euro. Und dieses Geld muss von allen Landesverbänden aufgebracht werden. Da es wirklich eilt und wir mit der Kampagneneinführungsplanung eigentlich schon gestern hätten beginnen müssen, gab es eine einwöchige Frist für die Landesverbände, sich zu beteiligen. Darunter folgt eine Auflistung, welche Landesverbände sich schon eine Summe genannt haben und welche noch nicht. Und wie hoch diese ist. Und man stellt fest, dass es bis jetzt um 57% des veranschlagten Budgets zusammenkommen, also muss man kürzen. Daraufhin folgt jetzt ein langer Text. So, ich suche jetzt den Antrag da draus. Geht darum, dass bei NRW nichts steht und die Frage ist, Harald, ich habe dich gerade nicht verstanden, aber ich interpoliere das jetzt so, dass wir da jetzt eine Summe entscheiden sollen. Genau. Ich beantrage, das zu schieben. Das wird natürlich wenig hilfreich sein, aber ich schließe mich dir an. Zumal wir den Bernd dazu nicht hören können. Auch ich würde sagen, dass das, also ich würde dem auch zustimmen. Also ich verstehe, dass das eilig ist. Ich verstehe, dass das auch alles sein muss. Das kennen wir. Wir kennen das aus eigener Erfahrung. Aber wir können tatsächlich jetzt noch keine validen Zahlen nennen. Und von daher wäre das vielleicht auch ein bisschen fahrlässig, wenn wir das jetzt schon tun. Aber ich würde das jetzt nicht schieben nennen, sondern ich würde es wieder in den Umlauf geben, damit es nicht noch weitere 2 Wochen dauert. Genau, also das müssen wir auf jeden Fall, also Umlauf, wir können es auch eben auch im Umlauf beschließen und das eben nochmal bei der nächsten Vorstandssitzung dann erklären, sollten wir es im Umlauf entscheiden, weil es eben auch eilt. Ja, wir nennen es jetzt mal so, wieder zurück in den Umlauf. Welche der Vorstandskollegen stimmen dem nicht zu? Wer enthält sich bei dieser Entscheidung? Enthaltung von mir. Okay, damit schieben wir das wieder zurück in den Umlauf, weil wir einfach eine noch bessere Meinung dazu brauchen. Das wäre dann aber als Punkt vertagt oder behandelt. Als was soll ich das kategorisieren? Es ist quasi vertagt. Also wenn wir das jetzt hier nicht behandeln, dann schieben wir zwingen uns jetzt nicht, das nur in der nächsten Vorstandssitzung zu behandeln, sondern wir müssen jetzt auch zwischen den Vorstandssitzungen eben da tätig werden und das da können wir jetzt keine 2 Wochen warten. Im besten Fall muss das eben schon innerhalb dieser 2 Wochen geklärt werden. Und deswegen ist das jetzt erstmal nicht behandelt, aber auch nicht eben auf die nächste Vorstandssitzung verschoben, sondern wir kümmern uns jetzt in den Zwischenräumen dafür. Dankeschön. Ich würde vorschlagen, wir haben das jetzt zumindest thematisch behandelt. Weil vertagt wäre wirklich auf die nächste Sitzung. Kann ich da noch was zu sagen? Einmal kurz einen Satz. Ja, was den P-Shop angeht, stimmt das nicht ganz, was in dem Antrag drin steht. Da sollte dann eventuell auch nochmal Rücksprache gehalten werden. Das müssen wir auf jeden Fall. Vielen Dank. So, ich sehe gerade im Mumble-Chat eine Frage, die werde ich ganz am Schluss behandeln nochmal. Aber jetzt hier Antrag, noch ein Finanzantrag, CSD Wuppertal 251411, eingegangen am 22.05. Das ist der Antragsteller, ist der Olli, ist der hier. Der genießt wahrscheinlich genauso das schöne Wetter. Genau, also der Olli ist nicht da, ich wäre aber da, wenn Fragen sind. Ja, wundervoll. Dann lass mich kurz darauf eingehen. Hier CSD, also Christopher Street Day in Wuppertal, ist am 17.06. Für die Standmiete sind Infostand von 3x3 Meter von 175 Euro die Übernahme der Kosten durch den Landesvorstand oder Einsatz der Finanzierung des Budgets des VKV Wuppertal. Achso, Landesverband. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Also, wir haben hier jetzt quasi einen, ich möchte auch sagen, modularen Antrag. Wir können uns jetzt für A entscheiden, dann übernimmt der Landesverband die Kosten von 175 Euro. B wäre, dann übernimmt der VKV Wuppertal die Kosten von 175 Euro. Gibt es dazu Fragen, Herr Stefan Kott? Das ist hier. Es gibt keine Fragen. Ich stelle dann doch mal eine. Ich habe mich ja auch Mikrofon hart gestellt. Stefan, warum geht der Antrag in dieser Form auch an den Landesverband und nicht ausschließlich als Finanzantrag über das eigene Budget? Bisher war es so, dass halt eben viele CSDs vom Landesverband finanziert worden sind. Danke dafür. Ja, ich erinnere daran, mal daran, das ging früher aus dem solidarischen Werbemittelbudget. Starre, aber wäre das dieses Mal auch möglich? Also es gab früher, gab es einen Budgetpunkt CSDs, wo der Landesverband Grundkosten für die CSD finanziert hat, inklusive auch Werbematerial. Und das ist aber letztes Jahr schon gestrichen worden. Also es gab letztes Jahr schon kein Landbudget mehr dafür. Ja, das ist auch wieder nur halb richtig. Es gab in den früheren Jahren einen eigenen Budgetpunkt dafür, das ist korrekt. Und vor einer Weile, und ich glaube, es war schon vorvoriges Jahr, haben wir den auf Null gesetzt mit der Begründung, dass für solche Dinge aus dem solidarischen Werbemittelbudget Mittel abgerufen werden können. Soweit ich weiß, ist das jetzt nicht mehr möglich. Okay, damit kommen wir zur Abstimmung, würde ich jetzt einfach sagen, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Ich hatte auch noch eine Anmerkung, um meine Abstimmung gleich schon mal vorher zu begründen. Ganz allgemein, das spielt jetzt, wird jetzt ein bisschen weit, die Begründung, aber ich bin der Meinung, wir sollten uns mal überlegen, ob die Form der politischen Willensbildung, für die wir Geld ausgeben, tatsächlich noch zeitgemäß ist, ob das der richtige Weg ist nach diesem Wahlergebnis. Möchtest du das im Zusammenhang mit diesem Antrag jetzt diskutieren? Anmerken, ich möchte das nicht diskutieren, ich merke das nur an. Okay, damit kommen wir zur Abstimmung. Wir stimmen jetzt über Modul A ab. 175 Euro für den CSD in Wuppertal, getragen vom Landesverband. Ich gehe jetzt einfach mal von oben nach unten durch und genau, stelle das einfach mal so. Harald. Dagegen. Marie. Dagegen. Masch. Aufgrund der jüngsten Finanzsituation, die uns noch vor viele Aufgaben stellen wird, dagegen. Jetzt bin ich hier so hin und her gerissen. Ich enthalte mich tatsächlich. Ralf. Dagegen. Stahlrabe. Dagegen. Okay. Damit ist Modul A, nenne ich es einfach mal so, abgelehnt. Aber damit ist natürlich jetzt noch nicht die Finanzierung des CSD abgelehnt grundsätzlich. So, wir kommen zu Modul B. Finanzierung von 175 Euro vom VKV Wuppertal. Auch hier wieder von oben nach unten. Harald. Dafür. Marie. Dafür. Masch. Stefan, richte bitte meinen Dank aus, dass ihr das macht und das sogar noch, wie jetzt der Beschluss bewirken wird, auf eigene Kosten. Vielen Dank dafür. Ich bin dafür. Auch ich bin dafür. Auch von mir großen Dank. Ralf. Enthaltung. Starrabe. Enthaltung. Okay. Damit ist der Antrag angenommen mit Modul B. Stefan, ist das in eurem Sinne? Ja, danke schön. Vielen Dank. Okay, dann gehen wir mal weiter runter. Ach so. Das war's schon. Wir haben jetzt nur noch Umlaufbeschlüsse. Die müssten vorgetragen werden, die sind noch nicht verlesen. Ja, das kann ich auch gerade machen. Also ihr dürft jetzt nur nicht zu viel aus diesem Pad hier löschen. Dann springt das bei mir rum. Umlaufbeschlüsse seit der letzten Vorstandssitzung. Es gibt einige Beschlüsse, die haben mehrfach X. Die müssen quasi noch bei uns in den Request-Tracker übernommen werden, weil wir einen technischen Ausfall hatten. Und deswegen diese Tickets dann quasi in das Redmine eingeflossen sind, welches wir eigentlich nur für den Wahlkampf aufgesetzt hatten, dann aber dafür nutzen mussten. Und da wird es dann noch Ticketnummern geben, damit natürlich auch die Beschlüsse direkt zugeordnet werden können. Piraten in der Kommunalpolitik, 17.05.2017. Antragsteller war der Masch. Das ist jetzt auch der Termin, den wir oben schon besprochen hatten. Wie letzten Donnerstag besprochen, 300 Euro für die Durchführung des Seminars Piraten in der Kommunalpolitik. Wir müssen reden, ist am 4.06.2017 im Willem-Hansmann-Haus in Dortmund. Apropos, fällt mir gerade ein, tragt oben nochmal in diese Terminübersicht vielleicht die Uhrzeit ein. Der wurde angenommen. Der nächste Antrag ist der 249152, ein Mitgliedsantrag. Kurze Anekdote hier am Rande, die haben jetzt alle eine Nummer, weil Verwaltung Ad schon, glaube ich, wieder in den Request-Tracker einleitet. Der Landesvorstand beschließt, einen Mitglied anzunehmen und so weiter und so fort. Entschuldigung, ich muss jetzt hier nicht alles vorlesen. Eins, zwei, Ralf, wie viele Mitglieder haben wir angenommen? Die Frage bitte nochmal. Wie viele Mitglieder haben wir angenommen seit der letzten? Fünf. Wir haben 50 Schwebende. Davon waren vor der Wahl waren es, glaube ich, 15, die also ziemlich davor eingetreten sind, und so etwa 35, die jetzt in den verschiedenen KVs, VKVs und so weiter eingetreten sind. Wundervoll. Aber jetzt bei den Umlaufbeschlüssen sind es nur 6 gewesen. Ja, gut. Wir hatten letztens auch schon welche. Ich weiß nicht, Dennis, ob es dir wehtut, aber lies die Ticketnummern dazu wenigstens vor. Okay. 249585, 249887, 251199, warte, 251332. So, ansonsten 251238 ist ein anderer Antrag, und das ist nämlich Akkreditierung Landesparteitag 17.2, Antrag auf Beauftragung der Akkreditierung. Der LAFO beauftragt die Hermedien Schlumpf, also den Piraten Schlumpf, Entschuldigung, ich muss ja Vor- und Nachnamen sagen, und den Daniel Jäger, alle hier im CC, mit der Akkreditierung am Landesparteitag 2017.2. Das war's mit den Umläufen, soweit ich das jetzt hier sehe. So, jetzt. Oder habe ich was übersehen? Gibt es noch Anmerkungen? Sonst würde ich noch kurz was unter Sonstiges sagen. Und vielleicht hat jemand anderes was zu sagen, genau. Genau, darf natürlich auch noch unter Sonstiges kurz auch noch was anderes gesagt werden. Also es gibt nur hier als Anmerkung, es gab im Pet-Chat einmal kurz die Nachfrage, was passiert mit Fraktions-E-Mail-Adressen, beziehungsweise nicht mit E-Mail-Adressen, sondern mit dem Inhalt der Postfächern. Diese müssen von den jeweiligen Abgeordneten, Mitarbeitern denn gesichert werden. Also entweder hat man es selber gemacht oder es besteht noch die Chance, das bis zum 31.05. bei der Fraktions-IT zu beantragen. Danach wird es nur noch aufgrund der Aufbewahrungsfrist vielleicht notwendig sein. Zugriff haben wir darauf nicht, da diese Postfächer eben nicht explizit nur dem dienstlichen Gebrauch stattgegeben waren, sondern eben auch dem privaten Gebrauch. Und damit ist eben der Inhalt für uns passé, rein rechtlich. Ja, also man merkt, ich habe nicht nur einmal mit den Leuten da gesprochen, weil solche Fragen kamen natürlich. Ja, ansonsten, wenn jetzt hier nichts weiter kommt, dann würde ich viel Glück, viel Spaß und genieße den Sonnenuntergang. Ist hier auf jeden Fall, hier wird es langsam dämmerig. Und würde mich verabschieden und die Sitzung schließen um 21.18 Uhr. Die öffentliche Sitzung schließen, Entschuldigung. Sagst du noch die nächste Sitzung an? Ja. Antragteil drin in der Sitzung, habe ich nicht zugehört. Was? Hatten wir einen Antrag auf NÖ-Teil drin in der Sitzung? Brauchen wir nicht, ist generell. Die nächste Sitzung ist am 8.06.2017 um 20.30 Uhr. Im Protokoll steht 7. Ah, das ist irgendwie alt, okay. Entschuldigung. Mein Fehler, sorry. Wir machen so eine False-Flag, wir machen am 7. und sagen alles ist der 8. Nein, okay. Damit schließe ich den öffentlichen Teil jetzt um 21.19 Uhr oder 18 Uhr, ist mir Jacke wie Hose, kann er jetzt auch drin stehen bleiben. Und vielen Dank und ich verabschiede mich. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.